Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Loschwitz, 1. Juli 1791. Deine Frau und Schwägerin machen sich sehr um mich verdient, dass sie mir öfter Nachrichten von dir geben, aber immer mehr sehne ich mich nach ein paar Zeilen von dir, nur um zu sehen, dass du wieder so viel Kräfte hast. Hartwig, der bei uns ist, glaubt immer, dass durch Stärken und durch Wirkungen auf die Nerven allein nichts ausgerichtet sein würde, wenn man die Verstopfungen im Unterleibe nicht durch auflösende Mittel zugleich zu heben suchte. Er sucht nämlich die Ursache des Übels nicht in den Nerven selbst, sondern in einer entfernteren Ursache, die auf die Nerven wirke. Sorge jetzt weder für Göschens Kalender noch für irgendeine schriftstellerische Arbeit, sondern bloß für deine Erholung. Alles andere wird sich geben. Leichte historische Lektüre kannst du dir wohl von dort her verschaffen, sonst lass mich wissen, was du etwa zu haben wünschtest. Hast du Forsters Ansichten schon gesehen? Mir gefallen sie nicht, ich kann den anmaßenden Ton nicht leiden, mit dem oft sehr alltägliche Dinge gesagt sind. Der Mann hat nicht gemeine Anlagen, aber es fehlt ihm wirklich an persönlicher Ausbildung. Es ist in seinem ganzen Wesen etwas Unreifes, das er schwerlich verlieren wird, weil er wegen überhäufter schriftstellerischer Arbeiten wenig zu sich selbst kommt. So etwas fürchte ich manchmal bei Huber. Er mag immer auch alles gleich ins Publikum bringen, was er noch eine Zeit lang im Kopfe herumtragen sollte. Graf, habe ich deine Antwort wegen Frauenholz gesagt. Zu dir reisen kann Graf jetzt nicht, und er hält den Kopf für fertig, um gestochen werden zu können. Das Übrige kann er ohne dich sitzen zu lassen endigen. Jetzt fragt sich nur, ob du wirklich das Bild ganz an Frauenholz überlassen willst. Dagegen lege ich eine Protestation ein. Ich hätte es längst gern gehabt, aber da du es bestellt hattest, so habe ich mir nicht getraut, dir einen solchen Vorschlag zu tun. Ehe es aber Frauenholz kauft, kaufe ich's selbst und schicke es ihm bloß, um es von Müller in Kupfer stechen zu lassen. Kommst du im künftigen Jahre zu uns, so kann Graf das noch nachhelfen, was ihm allenfalls an Ähnlichkeit fehlt. Lass mir darüber deine Meinung wissen. Wenn du das Bild selbst nicht behältst, so ist es doch gescheiter, dass ich es habe, und Frauenholz' Idee wird dadurch gar nicht gehindert, er erspart noch dabei. Von dem kleineren Porträt lege ich noch 5 Abdrücke bei, sonst ist bei uns nichts vorgefallen. Minna ist wohl und erwartet ihre Niederkunft spätestens im November. Dora hat viel Unterhaltung in Karlsbad und es bekommt ihr sehr gut. Sie lässt dich sehr grüßen und ist sehr in Sorgen um dich gewesen. Im Appellationsgericht habe ich jetzt etwas mehr zu tun, weil die beiden Senate nun eingerichtet sind. Ich bin im ersten Senat beim jetzigen Präsidenten geblieben, welches einige Vorteile hat. Übrigens geht mir die Aktenarbeit geschwind von der Hand und ich behalte Muße genug übrig. Neulich hatte ich sogar Ideen zu einem Roman in Briefen und habe schon ein paar Briefe fertig. Die Hauptidee ist ein Beispiel des Nachteils der Antischwärmerei. Die Charaktere habe ich mir ausgedacht, aber der Fabel scheint es noch an Handlung zu fehlen und dies wird mir am schwersten zu ergänzen. Ich möchte die Begebenheiten nicht gern durch Zufälle entstehen, sondern aus den Eigenheiten der Charaktere sich natürlich entwickeln lassen. Dabei müssen sie doch überraschend und die Erwartung immer so gespannt sein, dass man das Buch nicht aus der Hand legen kann. Leiste ich das nicht, so ist die Arbeit nichts wert und sie bleibt liegen. Leb wohl, tausend Grüße an dein Lottchen und ihre brave Schwester M. und Hartwig grüßen, dein Körner.